Ja. Da würden sich die Kollegen drüber freuen. So. Ja, das glaube ich auch, ja. Ja, und dann abends natürlich in der Disco. In die Disco. In die Disco. Stefan, wir unterbrechen mal kurz unser Gespräch. Mhm, und ich muss das Fernsehpublikum begrüßen. Die sind nämlich jetzt zugeschaltet. Ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind ein bisschen später dran im Fernsehen, ich bitte das zu entschuldigen. Unser Thema heute Nacht heißt die geheimen Wünsche der Männer. Und ich frage euch gezielt, ihr Männer, draußen im Lande, was sind eure geheimen Wünsche? Also ich sag mal ein paar Beispiele. Vielleicht mit einer Fußball-Frauenmannschaft nicht nur Fußball spielen. Oder vielleicht einmal im Leben einen Ferrari fahren oder gar besitzen. Oder vielleicht in die Fußstapfen von Arnold Schwarzenegger treten. Was auch immer, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, 0130 92 11, das ist die Telefonnummer. Und die Faxnummer 0130 11 51 22. Und im Moment unterhalte ich mich mit Stefan, weil wir im Radio schon angefangen haben. Stefan ist 19 Jahre alt und er möchte gerne für einen Tag mal eine Frau sein. Und da reden wir gerade drüber. Mhm. Und wir sind mittlerweile da angelangt, dass er am Abend dann, er ist eine Blondine, ne? Jawohl. Ne? Eine üppige Blondine. Ganz genau, im Minirock. Mit dem Minirock, ganz genau. Und am Abend möchtest du gerne in die Diskothek gehen. Jawohl. Aha. Und wie stellst du dir das dann da vor? Ja, also ich hoffe, dass mir dann auf jeden Fall eine Menge Leute, also Männer insbesondere, Getränke ausgeben. Aha. Auf ein kurzes Gespräch, ne? Ja. Und ja, so wie das dann einem als Mann häufig passiert, werde ich dann halt einfach nach dem Getränk sagen, ja, dankeschön, war nett mit dir zu sprechen und sowas. Aha. Und ja, und eventuell, man weiß ja nie, was passiert, ne, wenn man wirklich als Frau, ne, dann Neigung entwickelt, ne, zu einem Mann. Ja. Ja, mal schauen, was also, passieren kann. Also, wir haben gerade so abgesprochen, deine Zeit läuft dann am anderen Morgen um 6 Uhr wieder ab. Mhm. Das heißt, wenn du dich auf einen One-Night-Stand einlässt, dann macht der Mann mit einem Riesenschock auf. Nein, dann geht das nur bis 6 Uhr. Du musst dich um 6 Uhr aus dem Staub gemacht haben, weil um 6 Uhr verwandelst du dich wieder in einen Mann. Und dann könnte es Ärger geben, wenn du daneben so einen richtigen Hengst liegst. Ne? Einen richtigen Hengst. Ja. Ja, da muss man sich halt was einfallen lassen. Ja, also Stefan, einen Tag möchtest du gerne eine Frau sein. Jawohl. Ne? Das ist dein geheimer Wunsch. Ich danke für deinen Anruf. Und ja, danke, dass ich durchgekommen bin. Ja, tschüss. Okay, ciao. Tschüss, Stefan. Jetzt ist Tobias dran und Tobias ist 29. Ja, hallo. Mein geheimer Wunsch ist Sex mit einem Mann, während meine Freundin zuschaut. Sex mit einem Mann, während deine Freundin zuschaut? Genau. Hast du schon mal Sex mit einem Mann gehabt? Ja, ich bin bisexuell. Du bist bisexuell. Wieso hast du das noch nicht arrangiert, dass du mit einem Mann Sex hast, während deine Freundin zuschaut? Weil meine Freundin das nicht weiß, dass ich bisexuell bin und ich dann Angst habe, dass sie mich verlässt. Wie lange seid ihr denn schon zusammen, ihr beiden? Wir sind 2,5 Jahre da zusammen. Mensch, 2,5 Jahre und die weiß das nicht? Warum hast du ihr das nicht erzählt? Ja, weil ich Angst habe, ihr das zu erzählen. Du meinst, dass sie weglaufen würde? Genau, ja. Hast du schon mal so... Weil ich habe mal so angefragt, was sie... so von Schwulen unterhält und von Bienen, dann sagt sie gar nichts, damit möchte sie nichts zu tun haben, möchte sie nichts am Hut haben, das sind für sie keine normalen Menschen und ja. Hast du aber eine seltsame Freundin, ja, mit Verlaub ich gesagt. Lieb sie aber. Du liebst sie aber. Hast du denn, bist du ihr ganz treu in der letzten Zeit gewesen oder hast du deine Affäre mit Männern nebenher? Treu sein in Sachen weiblichen, ja, in Sachen männlich, nein. Das heißt, es gibt Männer. Es gibt sexuellen Kontakt mit anderen Menschen. Ich gehe ab und zu in einen Sexclub, wo eben Frauen und Männer und eben wenn dann Bi-Abend ist, und dann gehe ich besonders gern hin. Hast du nicht ein schlechtes Gewissen deiner Freundin gegenüber? Ja, doch schon. Ja, ne? Ich weiß nicht, wie ich es ihr dann erklären soll. Das ist sehr schwierig zu erklären, glaube ich. Verdammt schwierig. Genau, ich kann ja doch nicht sagen, Liebling, hallo, ich muss dir was sagen, ich liebe einen Mann. Ich bin genauso gut wie du. Aber Tobias, es ist ja schon eine Lebenslüge, die du da hast, ne? Und mit der du dich rumschlägst. Ich könnte mit meiner Partnerin, meinem Partner, nicht zusammen sein, wenn ich noch so eine geheime Welt um mich herum hätte. Fände ich nicht gut. Ja, schon, aber weißt du, ich meine, irgendein Geheimnis sollte man ja haben. Oder irgendein Wunsch, den man sich nicht erfüllt im Überleben. Jetzt ist dein geheimer Wunsch, dass du eben in Anwesenheit deiner Freundin mit einem Typ... Ja, dass die das eben sogar praktisch will. Was turnt dich denn an dieser Vorstellung so sehr an, dass du mit einem Mann zugange bist, deine Freundin sitzt daneben? Ja, dass sie das will, irgendwie, dass ihr das gefällt und dass sie das irgendwie toll findet, dass ich das nur für sie mache. Mhm. Also du würdest das dann nur... Das hört mich daran an. Zum Beispiel, wir gehen in einen Sexclub. Mhm. Und sie sagt, mit diesem Mann möchte ich haben, dass du Sex machst. Mhm. Das hört sich furchtbar an. Mhm. Mhm. Mhm. Das macht mich furchtbar kribbelig. Wenn du ihr schon nicht so ganz offen sagen kannst, hier, Mädchen, ich bin bisexuell, versuch das doch mal auf die Schiene und schlag ihr vor, dass ihr immer gemeinsam in so einen Club geht. Das habe ich schon probiert, da möchte sie nicht. Möchte auch nicht. Nee, sowas macht sie nicht. Weil sie sagt, fix, wenn anderen zuschaue, das will sie nicht. Und deshalb ist es ja, mich würde das aber mal vollkommen reizen. Mhm. Und ich weiß nicht, wie ich sie dazu bekommen soll, dass sie das macht. Also wenn du dir ganz sicher bist, dass sie dich dann verlässt oder dass sie schlecht darüber urteilt, hängst ja in der Sackgasse quasi, ne? Genau, ja. Ich weiß das und ich möchte sie hier nicht verlieren. Wie ist denn eure Sexualität zwischen euch beiden? Sehr offen. Ja. Aber wir können über alles reden. Also über fast alles, was euch angeht. Was uns beide so betrifft. Und das ist auch eine befriedigende Sexualität und da geht auch die Post ab. Das geht voll ab. Ich kann auch ausgefallene Sexwünsche mal äußern, was aber nur sie und mich betrifft. Mhm. Und sonst wieder. Wie oft pennst du denn so, sagen wir mal, im Monat auch noch mit einem Typ, mit einem Mann? Zwei, dreimal. Denkst du auch an Männer, wenn du mit deiner Frau schläfst? Nein, denke ich nicht. Dann bist du ganz und gar bei deiner Frau. Ich bin voll und ganz bei meiner Freundin. Bei der Freundin, ja. Mhm. Ja. Denk auch nicht an andere Frauen, nur dann an meine Freundin. Tobias, meinst du, es gibt realistische Hoffnungen oder hast du realistische Hoffnungen, dass du dir deinen Wunsch erfüllen wirst können? Ich meine nicht. Ich glaube nicht. Außer ich müsste die Freundin wechseln, aber das sehe ich doch nicht ein. Lieber bleibt dann der Wunsch unerfüllt und irgendwann vielleicht mal. Manche Wünsche sollten vielleicht auch unerfüllt bleiben. Ja, klar. Es ist ja auch schön, wenn man sich immer noch was zu wünschen hat. Ja, weil sonst hat man ja nichts mehr, wo man sich wünschen kann. Ganz genau. Was wäre die nächste Steigerung dann? Ne? Das, irgendwann geht es nicht mehr weiter. Ja, klar. Danke für deinen Anruf. Nichts zu danken. Tschüss, Tobias. Tschüss. Jetzt ist am Telefon der Jochen und der Jochen ist 52. Ja, grüß dich, Tobias. Jochen. Was hast du für ein Geheimnis? Was für ein Geheimwunsch? Ja, mein Wunsch ist im Großen und Ganzen eine bessere Verständigung zwischen Partnerin und Partner beim Sex. Mhm. Was verstehst du darunter? Bessere Verständigung? Ja, dass der Einzelne in dem Moment, wenn die Partnerin einfach das rüberbringt, was sie möchte, was sie empfindet gerade und das mitteilt, dass man auch besser darauf eingehen kann. Mhm. Also da liegt was im Argen bei dir? Nee, nicht unbedingt, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass das für mich ein Katalysator ist. Wenn das richtig ausgesprochen ist. Ja, richtig. Mhm. Ich meine, klar, wenn mal eine ziehende Hand irgendwo hin ist oder wie oder was, so, dann ist das klar. Aber wenn man so im Gefühl des Beieinanderseins so das eine oder andere vielleicht dann deutlicher rüberbringt, wenn es nicht ankommt. So vom Auf welche Dinge, die man deutlich rüberbringen kann, stehst du denn bei Frauen? Ja, ganz normal. So, was man so allgemein als normal bezeichnet, ja? Mhm. Also nicht prüde, die ganze Palette, die normalerweise eine Partnerin mit dem Partner, sagen wir mal, durchleben kann. Mhm. Ich habe mir hier was mitgebracht. Zu allen Dingen, wie auch zu diesem Thema, gibt es immer Umfragen. Ja. Und da habe ich gelesen, du bist vielleicht so ein Typ, 58% aller Männer wollen, dass die Frauen hemmungslos im Bett sind. Die Männer wollen im Bett schreiende Frauen, stöhnende Frauen, lustvoll winselnde Frauen. Du auch? Du auch? Ja, nicht unbedingt. Ja, du musst also nicht stöhnen und lustvoll schreien und so, aber einfach auch ein Signal setzen, dass man gerade auf dem richtigen Weg ist mit der Partnerin. Ne? Ja. Und wenn die auch mal sagt, ja gut, okay, beeil dich oder mach mal oder wie oder was, ich bin gleich so weit, das baut auf, bewirkt was. Ne? Also du hast ja auch einen ganz harmlosen Wunsch, würde ich mal sagen. Ne? Ja. Das ist ja, da würden wir alle unterschreiben. Wir unterschreiben, alle redet mehr miteinander, damit ihr euch besser versteht und damit ihr alle mehr Spaß an der Lust habt. Ja. Ne, so meinst du es doch, ne? Ja, richtig. Hast du denn das, du bist 52 Jahre alt, sag ich gerade, noch nie so richtig gut erlebt in deinem Leben? Doch, gerade, deswegen, inzwischen. Ja. Ach, das war denn auch früher war es nicht so. Das war so ein Lernprozess dann auch. Ja, früher war es nicht so, ne? Daraus schließe ich, dass für dich die Sexualität im Alter besser geworden ist als junger Mann. Stimmt das? Ja, die Qualität ist besser. Mhm. Höre ich immer wieder in der Sendung. Macht mich ganz hoffnungsfroh. Ich weiß das, also früher war es nicht so der Fall, mit einer früheren Langzeit, Lebensgefährtin, die konnte sich nicht vermitteln, das war stumm und dann kann man sich selber schon irgendwo ein bisschen, ich will nicht sagen abartig vor, aber irgendwo ja grenzenüberschreitend, wenn man dann selber so anstatt den Dialog nur einen Monolog hat. Ja, ne? Man kommt sich ein bisschen blöd vor, ne? Sagen wir es ganz einfach. Ja, es kommt keine Resonanz, ne? Hast du denn auch noch vielleicht einen ganz geheimen sexuellen Wunsch, den du dir gerne mal erfüllen würdest? Nee. Nee? An für sich nicht. Weißt du, was meine schlaue Umfrage auch sagt? Ja. Dass zwei Drittel, ja, wohlgemerkt, zwei Drittel aller Männer, ja, träumen vom Doppelpack. Also, aha, mit zwei Frauen mal gemeinsam. Hast du schon mal mit zwei Frauen? Ja. Und wie war's? Fand ich nicht so gut. Fandst du nicht so gut? Nee. Du bist ein ganz solider. Nein, wenn eine Frau gut ist, reicht mir das. Aha, aber dann ist man ja vielleicht doppelt gefordert, wenn beide Frauen gut sind, oder? Oh, nee. Nee. Nee. Also jeder so wie er will. Und du willst halt mit einer Frau, die sich gut austauscht mit dir, ne? Ja. Das ist es. Wenn da alles ins Fließen kommt, das reicht. Das glaube ich. Lieber Jochen, ich wünsche dir so eine Frau. Hast du so eine im Moment? Ja, das, ich sag mal jein. Jein. Also das kann noch werden. Ja, wir zerren noch aneinander rum. Dann wünsche ich euch viel Spaß und Glück dabei. Ja, ich danke dir. Tschüss, Jochen. Viel Glück für deine Sendung. Dankeschön, prima. Tschüss, Jochen. Tschüss. Jo, ciao. Gleich kommt auch mal eine Frau, da bin ich ganz gespannt. Aber erst kommt André und André ist 22. Ja, hallo. Ich grüße dich, André. Ja, was ist mein großer Traum, ist eines Tages mal in einem Ingenieurbüro zu arbeiten, das Riesenheizungsanlagen plant. Endlich mal kein Sex. Ich dachte, ihr Männer seid wieder nur Sex besessen. Ihr habt wieder nur Sex im Kopf, aber du bist nicht so. Ja, mich macht... Du möchtest mein Ingenieur... Ich bin natürlich heterosexuell, aber mich machen Heizungsanlagen, große Klimaanlagen und große Wasseranlagen, also Wasserleitungen, Abflussleitungen, die sehr groß und komplex sind, auch an. Das ist... Aber du willst mir nicht sagen, dass die dich sexuell anmachen. Nein, nein. Also für mich, nimm mal hier das Hochhaus in Köln, das Unicenter. Ja, ne? Ja. Das ist das wohl, glaube ich, das größte Wohnhaus Europas. So sagt man, glaube ich, 50 Stockwerke. Riesending. Ich denke mal, weißt du, ich schätze mal so 600, 800 Heizkörper. Das sind, weißt du, die müssen alle angeschlossen werden. Das ist... Der letzte, ganz oben, der letzte, der muss warm werden. Ja. Und das muss nachher alles stimmen, dass das läuft. Eine hohe Ingenieurleistung ist das, ne? Auf jeden Fall. Und auch wenn ich jetzt vor so einem großen, riesen Kessel stehe, der so 4 Meter und 10 Meter lang, der dann was heißt, oder ein Brenner davor mit 12.000 kW, ja, das ist eine Macht, finde ich, die ausgestrahlt wird. Sowas würdest du gerne konstruieren. Ja, bauen. Ich studiere Versorgungstechnik, bin gelernter Heizungsbauer, studiere Versorgungstechnik und wenn es gut klappt und ich mal vielleicht in so ein Ingenieurbüro reinkomme, die sowas planen, dann könnte es vielleicht sein, dass man da mal dann mitmacht und vielleicht auch mal, ja, dass das mal klappt irgendwie. Wo steht denn, weißt du das überhaupt, in Deutschland der größte Heizungskessel? Das weiß ich nicht. Weißt du nicht. Aber ich habe wohl mal schon recht große gesehen, also... Das weiß ich nicht, wo der größte steht. Da gibt's, ich glaube, der größte habe ich mal gesehen in der Zeit, also in so einer Broschüre von so einer Firma, die hatten 19.000 kW. Wahnsinn! Wahnsinn! Also 19.000 kW. War ein Foto daneben und das ist ein Foto, das habe ich mir fast eine Stunde lang angeguckt. Das müsstest du dir eigentlich... Da hatte ich ein Foto mit den Kesseln daneben und da standen drei von denen nebeneinander. Unglaublich. Das war eine Anlage, die lief, ne? Das hält man ja nicht aus. Und das ist... André, du müsstest doch eigentlich in deinem Zimmer auch große Poster von Heizungsanlagen haben. Nee, soweit ist es noch nicht. Aber du bist mit Leib und Seele bei deiner Passion, ne? Ja, ja. Bei deinem Metier da. Ja. Das ist dein geheimer Wunsch, irgendwann sowas mal zu machen. Genau. Und da auch mal nicht nur so ein kleiner Ingenieur zu sein, weil sowas wird ja nicht von einem geplant. Das machen ja mehrere, um auch Fehler zu vermeiden. Du bist ein großer Ingenieur. Die Anstrengung, ne? Ja. Auch mal der Chefkonstrukteur. Also wirklich mal zum Endeffekt dann die Unterschrift geben und sagen, hey, ich sage, es ist alles in Ordnung. Und du drückst auf den roten Knopf und jetzt wird das Ding gestartet. Genau, das ist es. Und dann geht das los und dann... Ach, Mensch, du bist ja ganz begeistert. Ja, das ist das, was mich so wirklich... Ne, nur eine Frage, interessiert dich irgendetwas anderes auch noch im Leben als Heizungstechnik? Ja, natürlich. Das schon. Also da gibt es ganz viele Sachen. Ja, aber das war halt jetzt das Wichtigste. Ne? Da hast du dich auch dann nur gemeldet bei uns zu dem Thema. Ja, es gibt noch kleinere Wünsche, aber das ist wohl mein ganz, ganz großer. Wir reden hier nur über die ganz Großen. Ja, das ist mein Riesen. Wie lange musst du noch studieren bis zum Ende des Studiums? 7 Semester, aber der Durchschnitt liegt bei 10. Bei 10. Also dann kann es durchaus sein, dass du vielleicht in 10, 12 Jahren schon ganz aufgestiegen bist, ne? Ja, ich hoffe zum es. Chefingenieur. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich wünsche dir, dass dein großer, ungewöhnlicher Traum in Erfüllung geht. Alles klar. Und dass wir von dir noch viel hören vielleicht, ne? Als Heizungs. Ja, das ist das. Das ist das, was ich mal möchte. Ich möchte mir mal ein Denkmal setzen, aber nur Mensch. Ein Denkmal, was so in der Heizungs-Sanitär-Branche. Es wird dir bestimmt gelingen. Ich bin ganz sicher. Du bist so motiviert. Okay. Die Welt wird über dich sprechen, André. Alles klar. Tschüss. Okay. Tschüss. Danke. So, jetzt kommt die gerade schon angekündigte Dame, sprich Mädel, 21 Jahre alt. Mhm. Hallo. Hallo. Ju. Nicole. Ja. Du meldest dich, du gehörst ja gar nicht herein, ne? Aber ich freue mich natürlich. Nicht, nee. Ich freue mich natürlich sehr, dass du da bist. Manchmal wissen Frauen mehr über Männer als Männer über sich selbst. Ja, kann passieren. Warum hast du angerufen? Ja, ich habe ein Problem und zwar mein Freund. Der möchte mit mir in so einen Swingerclub gehen, aber ich habe da so ein bisschen Panik vor. Mhm. Also sein geheimer Wunsch ist es, in einen Swingerclub zu gehen. Ja, also nervt mich schon seit 2 Jahren damit. Wie lange seid ihr zusammen? 4,5 Jahre. Mhm. Und seit 2 Jahren liegt er dir in den Ohren damit? Jawohl. Und du sagst immer, ich möchte nicht so gerne. Genau, weil ich habe so ein bisschen Angst vor diesen alten Männern so. Die dich dann angrapschen. Ja. Aber ich war noch nie in so einem Ding. Ich habe mir sagen lassen, dass da sind nicht nur alte und auch nichts gegen alte Männer, aber dass da auch kreuz und quer durch alle Altersschichten Leute sind. Ja, gut, aber... Würdest du denn da hingehen, wenn du die Sicherheit hättest, da sind nur Männer unter 28? Ja, dann würde ich das machen. Dann würdest du hingehen? Dann würde ich hingehen. Aber da gibt's auch welche mit dickem Bauch und so. Ja gut, ich sag mal so, vielleicht kann man sich das ja auch ein bisschen aussuchen, dann zu wem man dann hingehen kann. Ja. Hat denn dein Freund da Erfahrungen mit diesen Swingerclubs? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ah, du vermutest also das vielleicht. Ich sag mal, dass das dein größter Wunsch ist, da irgendwie hinzugehen oder so. Wie kommt der eigentlich überhaupt auf die Idee? Hast du ihn gefragt danach? Nein, er hat mich darauf angesprochen. Mhm. Ne? Also er ist von selbst zu mir gekommen und hat gesagt, hör mal, wie sieht das aus? Mhm. Würdest du da mal mit mir hingehen? Mhm. Das wäre mein größter Wunsch. Ja, und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht. Also ich habe da so ziemlich... Also ich mag, einen Ekel vor. Ja, ich mag aber bei dir, dass du schon so ein bisschen hin und her gerissen bist, ne? Die Frage gerade, wenn es nur Jüngere wären, würdest du es vielleicht machen. Ja, doch. Dann geh doch mal einfach mit ihm, ohne überhaupt irgendetwas zu machen. Man muss ja nicht gleich da in Aktion treten. Man kann ja erstmal so schnuppermäßig da hingehen. Habe ich mir auch sagen lassen, dass man das so kann. Ja, das weiß ich nicht. Das wird natürlich, man wird ja zu nichts gezwungen in solchen Clubs. Und dann kannst du einmal mal gucken, wie das so ist. Und dann hast du ja auch richtig... Stoff zum Argumentieren. Ne? Dann kannst du endgültig sagen, nee, das ist da und da und da, hast du ja gesehen und die Eindrücke hatte ich, ist nicht mein Ding. Ja, ich weiß nur nicht, ob der dann noch bei mir bleiben wird. Mhm. Da habe ich so ein bisschen Angst vor, weil er drängelt mich ziemlich stark. Mhm. Hast du denn den Eindruck, dass in eurer Beziehung, so in eurer Sexualität auch nicht mehr so richtig was abgeht, dass er das als zusätzlichen Reiz braucht? Er braucht das. Ich habe so das Gefühl, weil zwischen uns läuft selber nicht mehr so viel. Mhm. Und ich habe so das Gefühl, das braucht er jetzt vielleicht als neuen Reiz. Mhm. So, und ich weiß nicht, auch wenn ich das jetzt nicht mache, ob der dann, sagen wir mal so, unsere Beziehung steht ziemlich auf der Kippe und ich überlege damit, ob ich da nicht mitgehen soll. Mhm. Weil die Gefahr vielleicht, wenn du jetzt weiter Nein sagst, besteht, dass er irgendwann alleine hingeht und dann hast du ihn ganz verloren. Genau. Mhm. Also mir ist es nicht nachvollziehbar, dass man durch so etwas wieder Schwung in die eigene Beziehung bringt. Mhm. Aber ich habe das oft gehört, dass Paare mir das erzählt haben. Nachdem wir wieder dahin gegangen sind, hat unsere eigene Sexualität auch wieder einen neuen Drive bekommen. Und das ist ja auch ehrlich. Es ist ja vielleicht so auch besser, dass dein Freund das so sagt, dass er gemeinsam mit dir sowas machen will, als dass er fremd geht, ne? Und du gar nicht so viel weißt. Ja, korrekt finde ich das schon. Vielleicht solltest du mal einfach mal so ein bisschen versuchen, Nicole. Ja. Ne, wer weiß. Ja, vielleicht werde ich mich mal da durchringen. So. Ja, und den geheimen Wunsch deines Freundes erfüllen. Ja, ich werde es versuchen. Wir sind bei dir in Gedanken. Prima, sehr nett. Tschüss, Nicole. Tschüss. Patrick, 19. Ja? Ja, Patrick. Hallo. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Die geheimen Wünsche der Männer. Du bist ein Mann und du hast einen geheimen Wunsch. Ja. Und hast jetzt hier angerufen? Ja, bin endlich mal durchgekommen. Raus damit. Ja, mein geheimer Wunsch ist da auch wieder ein sexueller. Ach, ihr seid ja nur... Ja, aber es ist ein Problem, weil meine Freundin ist eine Schüchterne. Und ich hätte gerne mit ihr Sex an ungewöhnlichen Orten. Ja. Sprich mal in einem etwas kalten, dunklen Keller. Oder mal unter einer Brücke und nicht gerade im Winter, aber... Wieso in einem kalten, dunklen Keller? Ja. Das könnte doch ein warmer, dunkler Keller sein. Nein, das ist ja dann das Schöne, wenn die Freundin dann warm ist und so. Ach so. Und außenrum ist so kalt. Da laufen die Spinnen über die Wand, die Ratten huschen unter einem her. Ratten muss nicht sein, aber eine Spinne oder so. Und dann eine Spinnenwebe, wo nicht ganz so sauber Keller, sondern etwas dunkler. Das tarnt dich an. Ja, naja, ist immer ein Reiz da, würde mich mal interessieren. So, aber also unter einer Brücke würde ich auch anmachen. Ja, unter einer Brücke auch, Wo noch? Wenn es nicht allzu kalt ist. Wo noch? Wo noch? Naja, im Wasser, im See, in einem... Ja, im See, ich wohne hier draußen in Berlin. Ja. Im See und da beim Mondschein im See oder so. Romantisch. Ja, etwas romantischer. Sex im See, geil. Ja. Ja, bloß meine Freundin dazu zu kriegen, das wäre halt. Sie ist eine ganz brave. Ja, sie macht es immer auch nicht ganz so gerne und so, ist nicht ganz so verschmust und auch ziemlich schüchtern. Mhm. Und am besten in der Öffentlichkeit gar nicht. Ja. Und deswegen habe ich da irgendwie Schiss vor, ihr das auch so zu sagen. Wie lange seid ihr beiden denn zusammen schon? Wir sind jetzt zusammen seit 2 Wochen. Ach, das ist ja noch ganz neu. Ja, praktisch. Aber... Dann lass das Mädchen mal ein bisschen sich erstmal an dich gewöhnen. Da ja, ich hatte auch schon längere Beziehungen und da habe ich das auch nie so aussprechen können. Mhm. Weiß nicht, ich habe irgendwie Hemmung vor, weil ich bin so ein Mensch, der verlangt einem Mädel eigentlich so gut wie nichts ab. Sondern nimmt sie immer so, wie sie ist. Hast du denn bisher irgendwann in deinem Leben mit anderen Frauen schon mal so interessante Erfahrungen gemacht mit Sex an ungewöhnlichen Orten? Oder ist das bisher immer so dein... Das ist so ein großer Traum von dir? Ja, das ist ein ganz großer Traum von mir. Ja. Ich hoffe, dass ich den irgendwann mal erreiche. Ja. Ich habe schon ganz abgefahrene Sachen hier gehört. Zum Beispiel hat mir jemand erzählt, Sex im fliegenden Flugzeug in einer WC-Kabine. Eng. Es ist sehr eng, ja genau. Und es ist sehr heikel, da gemeinsam reinzugehen, weil in den meisten Fällen können die anderen Passagiere das sehen. Ne? Ja, meistens ist es immer ganz vorne. Ganz genau, ja. Oh Gott, und dann ist es auch gerade nicht gerade schaltig. Oder hier in Köln gibt es über den Rhein so eine kleine Gondelbahn. Ne? Mhm. Da erzählte mir auch mal jemand, dass er mit seiner Freundin, da kann man dann, also in der Regel passen da so 2-3 Leute rein. Aha. Und er hat dann eine Gondel gemietet mit seiner Freundin zusammen. Ja. Und die Gondel geht von der einen Rheinseite auf die andere Rheinseite und dann haben die beiden das, während die Gondel über den Rhein gondelte, getrieben. Ui. Und haben das dann genauso geschafft, genau geschafft, dass sie, als die Gondel am anderen Ende ankam, dass sie da fertig waren. Ja, auch eine langsame Gondel. Die ist relativ langsam, ja. Aber auch schön, ne? Du bist in der Luft, in der Rhein und die Schiffe. Über den Rhein und so. Herrlich, ne? Frühlingswetter oder so. Muss ich immer da denken, wenn ich da vorbeigehe oder vorbeifahre und zu den Gondeln hochgucke, denke ich immer, was mögen die Menschen jetzt wieder in der Gondel tun? Ja, manchmal wackeln die Gondeln auch so. Also du bist 2 Wochen erst mit dem Mädchen zusammen. Ja, ich meine, ich würde auch noch warten, aber überhaupt, wie ich das am besten fertig kriegen würde, die anzusprechen. Ich würde dir Folgendes jetzt raten. Ich rate dir Folgendes. Ja. Lass das Ganze erstmal ein bisschen sich entwickeln zwischen euch beiden. Ja, bis zum Sommer, dann ist warm. Genau. Und jetzt steht der Sommer vor der Tür. Und im Sommer würde ich sie an deiner Stelle, ohne das großartig zu erzählen vorher, ganz freundlich und ganz nett, vielleicht an einem lauschigen Abend am See verführen. Ja. Die Idee ist... Ich würde es gar nicht vorher thematisieren und sagen, was hältst du von Sexualität an außergewöhnlichen Orten? Wir diskutieren jetzt darüber. Nee, gut, alles Quatsch. Ja. Einfach machen. Überraschen. Ganz freundlich machen und wirst schon sehen, wenn gute Stimmung da ist und wenn du es schön machst, dann macht es vielleicht auch mit. Gut. Ne? Alles klar. Okay, danke dir. Tschüss, Patrick. Ja, tschüssi. 1 Uhr, wir machen jetzt einfach mal Pause zu ungewöhnlicher Zeit. 1 Uhr 37 und 10 Sekunden. Eine kleine Musikpause. Hier ist 1 Live, Radio 1 Live, hier ist das WDR Fernsehen und hier ist Domian und unser Thema heute Nacht heißt die geheimen Wünsche der Männer und ich möchte natürlich schwerpunktmäßig mit Männern reden und ich möchte mit euch Männern darüber reden, was ihr so an geheimen Wünschen in eurem Herzen herumtragt. Das kann, wir haben gerade schon viele sexuelle Sachen gehört, aber es kann ja auch was ganz anderes sein. Es können ja auch geheime Berufswünsche sein oder vielleicht einmal mal mit einer Rakete als Astronaut irgendwo hinzufliegen oder Politiker zu werden, vielleicht Macht auszuüben. Egal was. Also wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, 0130 2911, Telefonnummer, Faxnummer 0130 1151 22. Und der nächste Mann, der am Telefon ist, das ist der Bernd und der ist 25. Hi. Ja, grüß dich. Bernd. Ja. Ich habe so ein ähnliches Erlebnis wie mein Vorredner. Und ich habe jetzt seit circa 2 Monaten Sex im Keller. Du hast seit 2 Monaten Sex im Keller? Ja, richtig. Und das ist dein geheimer Wunsch immer gewesen? Ja, das war, ja, wie gesagt, ich stehe ein bisschen auf Fesselspiele. Ja. Und auf, ja, so ein bisschen mit der Peitsche. Ja. Also leichte Peitschenspiele. Mhm. Ja, und da meine Freundin zu laut gestöhnt hat in der Wohnung. Musst du dir den Keller ausweichen? Ja, also, ja, haben wir jetzt ein Bett stehen und im Keller, also ein zweites Bett. In der Wohnung steht noch eins, ja. Ich gehe davon aus, dass dieser Keller einigermaßen so in Ordnung ist. Ja, ja, ist nicht, er, ja. Nicht feucht und kalt und rattig. Nee, und warm, ja, klar. Also ein richtig schöner, ordentlicher Keller. Also da steht euer Bett neben den neben dem Eingemachten und den Kartoffeln und sowas? Nee, ist, wie gesagt, war ein ganz normaler Keller, der wurde jetzt ausgebaut mit einem Bett und ja, das ist ein ganz gemütlicher Keller, wo und wir unsere Spielchen machen. Ja. Geht ihr nur in den Keller, um Sex zu machen oder schlaft ihr da unten auch manchmal? Nee, manchmal schlafen wir, aber meistens nochmal da unsere Sexspielchen. Also wie gesagt, wenn meine Freundin ziemlich laut stöhnt und ich auch selber, ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, wenn du mal deine Freundin total ausgeliefert ist. Das ist einfach schön, ja. Wie kamt ihr denn auf die Idee, dieses zu machen? Nur aufgrund der Stöhnerei oder hat das auch noch einen anderen Hintergrund? Nö, ich wollte das einfach mal. Ja, meine Freundin ist auch ziemlich offen in den Sachen. Ja. Und haben wir es einfach mal probiert. Ja. Und wie gesagt, in der Wohnung, wir wohnen in so einem 6-Familien-Haus. Die Nachbarn sind da so aufmerksam geworden von der Stöhnerei. Ja, und dann haben die uns mal angesprochen. Ja. Dann haben wir gesagt, ja, wir werden uns mal was überlegen, ja, und sind auf dem Keller. Halt wissen gekommen. Die Nachbarn denn, dass ihr im Keller auch noch ein Bett habt? Nee, das wissen die nicht. Ja. Nee, nee, was passiert aber jetzt, wenn der Nachbar von nebenan mal runterschlurft, um sich eine Flasche Bier zu holen? Nee, das kann man nicht sehen. Das kann man nicht sehen und dann auch nicht hören? Nee, das kann man nicht hören. Mhm. Das Thema heißt ja die geheimen Wünsche der Männer. War das so eine Sache, die dich letztendlich auch immer so ein bisschen getrieben hat innerlich, dass du dachtest, sowas wäre klasse, mal so ein Refugium zu haben? Ja, ich so ganz das gut, so mein... auch mal richtig ausgeliefert zu sein. Mhm. Und ja, die Frau fühlt sich auch gut. Habt ihr denn da auch so gewisse Accessoires? Also was ich jetzt, Handschellen? Ja, eigentlich nur Handschellen und ja, so eine kleine Peitsche. Ja. Mhm. Und also, wir machen aber nur leichte Peitschenschläge, jetzt nicht so... Also mit richtiger Gewalt, leichte Peitschenschläge sind das. Habt ihr denn so beide zufällig gemerkt, dass ihr beide auf so etwas steht? Oder wie hat sich das ergeben? Nee, erst kam das von meiner Seite und dann ja, hat sich meine Freundin damit auch angefreundet. Ja. Und seitdem läuft das halt so und wir haben gegenseitig damit Spaß. Mhm. Was natürlich das Optimalste ist. Ne? Sowas sollte man ja wirklich nur machen, wenn beide das wollen und wenn beide davon profitieren. Ne? Ja, ich sag mal, da muss auch Vertrauen sein. Ich sag mal, unbedingt. Wenn eine Freundin sagt, ja, lass, fesse mich wieder los, dann sollte man das auch machen. Mhm. Ja, und unbedingt. Die nicht zappeln lassen, das ist ja, ja. Voraussetzung, ja. Also der geheime Wunsch von Bernd ist in Erfüllung gegangen, nämlich er hat ein Bett im Keller und macht Sex im Keller mit seiner Frau. Ja, ich kann das nur weiterempfehlen, wenn einer oder Interesse ich hat, muss mal, das ausprobieren. Ich muss mal, man weiß das ja gar nicht, ich muss jetzt mal denn vielleicht heute Nacht noch bei mir in den Keller mal gehen und mal gucken, wie viele Nachbarn da schon ihre Betten aufgestellt haben. Danke für den Anruf. Ja. Geht ihr noch in den Keller gleich? Ja, nee, heute glaube ich nicht mehr. Das nächste Mal. Ja, schöne Sendung noch. Tschüss, Bernd. Ja. Ciao. Jetzt ist der Gerd dran und Gerd ist 32. Ja, hallo Domian. Ich grüße dich. Freut mich, dass ich so im ersten Anrutsch direkt mal durchgekommen bin. So ist das manchmal bei uns. Ja, ja. Umso besser. Dein geheimer Wunsch, den erzählst du uns. Mein geheimer Wunsch ist, glaube ich, etwas ganz Traditionelles. Mhm. Und zwar hänge ich an dem Thema Auto. Ja, endlich. Und insofern ist das so der Jugendtraum schlechthin. So einen alten Mercedes, die es kennen, den wird vielleicht so eine Heckflosse was sagen. Oh, ja. Das wäre mein Traum, um zu sagen... So ein Auto in der Garage zu wissen, damit fahren zu können, wenn ich Spaß dran habe. Ja. Das wäre was so für das Gemüt und die Seele. Also ein Heckflossen-Mercedes würde man datieren in die 60er Jahre, ne? Ja, der würde so im Bereich so 64, 66 gehen, so etwas. Da wäre das Auto so alt wie ich, das wäre es einfach. Ja. Hast du da eine bestimmte Vorliebe? Sollte es ein Cabrio sein zum Beispiel oder kann es auch eine Limousine sein? Also ich glaube, das könnte das eine wie das andere sein. Ich müsste nicht das Cabrio haben. Mir ging es nur um das Auto an sich, um das Gefühl, mit so etwas fahren zu können. Wie stellst du dir denn dieses Gefühl vor, mit so einem alten Benz durch die Welt zu schaukeln? Das stelle ich mir irgendwie sehr erhaben vor, denn das wäre so ein Glücksgefühl, irgendwie damit fahren zu können, das überhaupt besitzen zu können. Ja, wer da? Das, auch wenn es Kombi anhört, aber nach außen zeigen zu können. Also wäre da auch so ein bisschen stolz oder gar Angeberei? Ja, auf jeden Fall auch, wäre stolz da drauf. Auch ein bisschen Angeberei dabei? Ich meine, so mit so einem Auto durch die Stadt zu fahren, ist nicht schlecht, ne? Da magst du sicherlich recht haben, aber ich glaube, ich würde mich einfach wie der Schneekönig drüber freuen, einfach das jetzt gerade haben zu können oder überhaupt das haben zu können. Was fährst du denn? Vielleicht der Job das hergibt oder weil die Garage groß genug ist, um überhaupt so ein Ding pflegen zu können. Was fährst du denn im Moment für ein Auto? Ich habe im Moment eigentlich so ein Auto von der Stange. Das ist so ein Audi 100, das ist auch so ein Firmenauto, so mit der Ausstattung XY halt. Und fernab von dem so einen besonderen Anspruch zu haben, so eine Beziehung dazu zu haben. Nun erfüllen sich manche Wünsche ja nicht so von ganz alleine. Da muss man schon was dran tun. Was tust du denn, um dir diesen großen, bisher vielleicht geheimen Wunsch auch zu erfüllen? Sparst du, suchst du, machst du irgendwas? Das eine wie das andere, weil ich weiß, dass mein Job momentan sehr viel Zeit frisst. Mhm. Aber ich denke, dabei kommt dann auch ein bisschen was in den Sparstrumpf hinein. Wie viel wärst du bereit, für so ein Auto auszugeben? Also ich könnte mir vorstellen, wenn es irgendwo so um die 20.000 Mark wären, die würde ich investieren wollen. Wobei die bestimmt teurer sind, ne? Vermutlich, wenn du einen guten... Ja, es kommt drauf an. Also ich habe jetzt so einiges an Lektüre gesammelt, was es an Büchern und Fachzeitungen gibt, was so... Also vorbereitet bist du... angibt und ähnliches. Aha, ja. Bist du denn selbst auch so ein bisschen tüftlerisch drauf? Kannst du auch selbst so Sachen bauen am Auto, reparieren? Also ich könnte mir vorstellen, das wäre so die Steigerung des Glücksgefühls, mit dem Auto zu wachsen. Wenn man sagt, Mensch, ich habe jetzt eins, das gefällt mir, da zerlege ich bis zur letzten Schraube und dann vielleicht zu dem Klischee der Werbung folgen, ja, so eine Biermarke gibt's das dann, wirklich zu sagen, das schraube ich vom ersten bis zum letzten zusammen und das wäre dann so das i-Tüpfelchen obendrauf, dann wirklich wieder einsteigen zu können, zu sagen, das ist jetzt genauso, wie ich mir das vorstelle. So muss es sein. Also ein Flossen-Benz. Wünscht genau sich der Gerd. Vielleicht erfüllt sich dieser Wunsch in den nächsten Jahren. Ich hoffe es. Das wäre es, ne? Ich drücke dir die Daumen. Danke, dass du es uns erzählt hast, Gerd. Ja, klar. Ciao. Ciao, Domian. Alex, 23. Ja, hallo Domian. Hallo Alex. Wie geht es dir? Mir geht's hervorragend. Ich hoffe dir auch. Heute ja. Gestern nicht so. Richtig. Aber das ist nicht unser Thema jetzt. Nein. Ich wollte mich jetzt nur zu dem Gerd noch äußern. Ja. Also sollte er sich echt mal mit meinem Chef in Verbindung setzen. Der hat nämlich so ein Auto. Der hat so ein Auto? Der hat so ein Auto. Was für einen genau? Ich glaube, das ist ein 280 SEL, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Schick, ne? Baujahr 63, glaube ich, oder so. Totschick. Habe ich als Kind schon immer von geträumt. Wenn ich auf der Straße sah, dann dachte ich, wow. Ja, der hat ihn jetzt restaurieren lassen. Natürlich Haufen Kohle reingesteckt jetzt. Naja, aber... Holzverkleidung drin ist echt schön. Wobei ich am schicksten die Mercedes Cabrios finde aus der Zeit. Naja. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, Mercedes mag ich nicht so. Du bist nicht so Mercedes-Freak. Nee, aber naja, gut, Autos, ich würde gerne Lamborghini fahren, aber das ist es hier nicht, weswegen ich angerufen habe. Dein geheimer Wunsch? Mein geheimer Wunsch klingt vielleicht ein wenig kitschig, das mag ich nicht bestreiten. Ich sagte vorhin schon, ich weiß nicht, wer das war, dem ich das gesagt habe, ich wäre also unheimlich gerne mal für einen Tag ein Delfin. Ja. Wie süß. Warum wie süß? Nein, nicht warum, ist doch, nein, das war ein Kompliment. Ja, auch vielen Dank. Du wärst gerne ein Delfin. Ja. Du wärst gerne einen Tag Flipper. Ja, so ungefähr. Was würdest du, warum? Warum, ja. Ganz einfach, weil... Diese Tiere, ich hab hier also ein Bild hängen, das ich mir gestern gekauft habe. Wenn ich mir die Tiere angucke, die faszinieren mich schon vom Aussehen her. Mhm. Diese Aerodynamik, wenn man das so sagen kann. Sehr schöne Tiere, hochästhetische Tiere. Richtig, wollte ich gerade sagen, die Intelligenz auch. Ne? Ja. Das ist ja auch eine Sache für sich. Mhm. Und auch dieses Gefühl, dann unter Wasser irgendwie mit einer superben Geschwindigkeit, sage ich jetzt mal leicht übertrieben, dann da so durchzugleiten, weil ich sagte vorhin schon, ich fühle mich im Wasser unheimlich wohl. Dein Element ist per se das Wasser? Ja, richtig, richtig. Und deswegen einfach, wenn ich mir das so angucke oder wenn die so aus dem Wasser raufspringen und dann ihre Saltos so da drehen, fasziniert mich einfach. Hast du schon mal live Delfine gesehen? Ich habe einen gesehen, ja. Das war, weiß ich gar nicht mehr, vor 5 Jahren. Wo war das? In Kroatien war das. Also im Meer? Ja, richtig. Das heißt, nee, noch nicht mal im Meer, das war so ein Kanal. Und ich wollte gerade ins Wasser gehen und da hatte ich den am gegenüberliegenden Ufer, hatte ich den gesehen, so die Flosse. Und dann hatte ich den mal so mit komisch klingenden Quäklauten, hatte ich den dann gerufen. Zumindest hatte ich es versucht, aber er hat irgendwie nicht reagiert, was ich dann ziemlich schade fand. Ich habe mal Delfine gesehen auf der Überfahrt von Athen nach Kreta. Aha. Das ist eine recht lange Überfahrt und man stand so auf dem Schiff an Deck und irgendwann war Aufruhr. Alle Leute waren irgendwie plötzlich ganz aufgeregt und zeigten so. Es waren 3-4 Delfine, das war wirklich wie im Film, die immer so hoch sprangen und uns quasi dann eskortierten eine Weile. Das wollte ich vorhin auch noch sagen, es fiel mir aber erst ein, als wir das schon wieder aufgelegt hatten. Es ist auch so eine Sache, wenn ich das so im Fernsehen sehe, wie die dann so neben dem Schiff, neben dem Bug, dann immer hin und her springen, also das ist toll. Das ist einfach nur toll. Was hältst du denn von Delfin-Dressur? Wenn die in so Becken gehalten werden, im Zoo oder weiß ich, in irgendwelchen... Ja, weiß ich nicht, da habe ich so eine geteilte Meinung zu. Einerseits finde ich es so ganz toll, dass man die Tiere dann so dressieren kann, oder sagen wir es mal anders, dass sich die Tiere so dressieren lassen, wie der Mensch das möchte. Andererseits halte ich es schlicht für Tierquälerei. Ich halte da gar nichts von. Ich finde, die Delfine sollten in der Freiheit leben. Ich glaube, dass die da am glücklichsten wären. Das finde ich auch. Du würdest gerne einen Tag ein Delfin sein. Ja, wo würdest du dann gerne schwimmen, am liebsten? Am liebsten irgendwo in einem weit offenen Meer. Ja, und das sollte sich dann auf einen Tag beschränken. Ja. Es könnten auch zwei sein, ne? Es könnten auch zwei sein. Nein, ich habe mir mal so überlegt, ich habe ja auch gesagt, ich möchte also, wenn ich... denn irgendwann mal sterben, ich möchte auf jeden Fall im Meer bestattet werden. Ja. Und wenn es die Reinkarnation wirklich geben sollte, möchte ich in meinem späteren Leben auf jeden Fall ein Delfin sein. Wie schön. Weißt du, ich dachte vorhin, als du sagtest, ich habe einen ganz kitschigen Wunsch. Ich möchte, ne, so hast du gesagt, ich möchte gerne einmal in meinem Leben einen Tag lang, und da dachte ich, jetzt würdest du sagen, König sein. Oh, um Gottes Willen, nee, will ich niemals sein. Du wirst lieber ein Delfin sein. Richtig. Ich kann dir diesen Wunsch leider nicht erfüllen, Alex. Schade eigentlich. Wenn ich eine Idee habe, wie man das drehen könnte, rufe ich dich nochmal an. Das ist nett. Okay. Ich danke dir. Tschüss, Alex. Ich wünsche dir was. Danke, tschüss. Tschüss. Jetzt ist der Ralf dran. Und Ralf ist 32. Ja, hallo. Hallo, Ralf. Mein Thema ist, ich würde ganz gerne mal ein Damen-Kaffeekränzchen oder eine Kegelrunde, Damenkegelrunde unter dem Tisch bedienen. Wie bist du denn drauf? Ein Damen-Kaffeekränzchen unterm Tisch? Du willst also den alten Damen unter den Rock gucken? Ja, nicht alte Damen, also sollte schon... Also sollten junge Damen sein? Ja. Und denen möchtest du unter den Rock gucken? Nein, also ich kellner nebenbei und ein Bekannter von mir, die haben eine Kneipe und die haben eine Kegelbahn und ich weiß also, wie das abgeht und ich habe da auch schon bedient und da ist mir irgendwann mal der Gedanke gekommen, wie wäre es wohl, wenn ich halt eben von den Frauen... Ja, benutzt werde und dass ich dann irgendwann vielleicht auch mal unter den Tisch krabbel und die Leute praktisch von unter dem Tisch nach oben hin bediene, dass ich halt eben zwischen die Beine gucken kann. Ja. Was dann passieren würde, okay. Ist ja auch so ein bisschen crazy, ne? Die Vorstellung, die Fantasie. Du möchtest von den Frauen benutzt werden, wie soll ich das verstehen? Ja, also ich habe eigentlich von beruflicher Seite her gebe ich mehr oder weniger den Ton an und möchte halt eben mal das die Rollen ganz einfach tauschen. Du möchtest ja mit den Frauen zu Füßen liegen und die sollen sagen, was du zu tun hast. Ganz genau. Ja. Und dann kommt aber diese sexuelle Komponente dazu. Und die Frauen sollten möglichst keine Jeans anhaben, ne? Nein, Röcke. Also der Rock oder so, der sollte eigentlich hochhackige Schuhe. Ich stehe zum Beispiel auf Schuhe, ich bin also schon fast fetischistisch veranlagt. Ja. Und ich denke, das ist mit Sicherheit ein ganz toller Anblick. Du Könnte sein, ja. Du hast, du arbeitest als Kellner, ne? Sagst du? Nein, nebenbei mal. Nebenbei, ja. Bedienst du denn auch schon mal solche Damenkränzchen? Ja, hin und wieder. Also wenn Not am Mann ist, dann habe ich auch schon mal das Glück, dass ich hier und da mal zur Kegelbahn runtermarschiere. Dann schlag den Frauen das doch ganz einfach mal vor. Wäre sicherlich eine Idee, aber ich denke, da fehlt mir dann irgendwo auch der Mumm. Ich glaube, dass das auch nicht so hilfreich wäre, deinen Traum zu erfüllen. Vermutlich würden sie es nicht mitmachen. Jein, also einigen Leuten würde ich es zutrauen, bei einigen wäre ich mir nicht so ganz sicher. So, wir stellen uns jetzt noch mal vor, ne? Also du krauchst dann da unter dem Tisch rum, ja. Und würdest dann von unten auch die Gläser hochreichen. Ja. Ne? Wie sollte es denn dann weitergehen? Ja. Gibt es irgendwann eine Grenze oder hast du dann eine noch wildere Fantasie? Ja, ich denke, noch wilder kannst du schon zugeben. Also ich bin da eigentlich in der Richtung auch ziemlich tabulos. Also da weiß ich schon, was ich will. Ja, also den Rest können wir uns dann denken. Das geht dann richtig, da geht die Post ab, ne? Ja. Also ich möchte ganz gerne dann mal von so einer Horde Frauen reingenommen werden. Reingenommen werden. Ralf möchte, das war jetzt gerade das mit der Fußballmannschaft, ne? Was ich von Beispiel nannte. Ja. Also du brauchst du möchtest eine Horde Frauen um dich herum haben, die dich so richtig in den Griff nehmen. Ne? Ja, also ich muss noch nicht mal dabei kommen. Nein, ich muss einfach nur mal erleben, weil ich weiß, wie das ist, wenn Frauen ausgelassen sind. Ja. Und ich weiß halt eben, dass auch sehr viele Frauen halt eben auf Gangbang stehen. Ja. Also eine Frau und dann 7, 8, 9 oder 10 Männer. Solche Frauen kenne ich auch. Ja. Und ich möchte halt eben die Rolle nur mal tauschen, dass ich praktisch das Objekt der Begierde. Also ich denke, da muss ich doch ein Kaffeekränzchen finden. Leicht gesagt. Schreib doch mal an Ralf Morgenstern. Kannst du die Sendung Kaffeeklatsch? Ja. Vielleicht kann der irgendwas arrangieren. Das sind ja auch mal sehr nette Damen, die da klatschen miteinander. Ja. Vielleicht kann man zum Beispiel sowas. Das wäre optimal. Vielleicht könnte man das sogar mit dem ZDF gemeinsam alles machen, ne? Obwohl, am Nachmittag darf man das nicht. Ja, das stimmt. Lieber Ralf, ich wünsche baldiges Gelingen und Erfüllen deines Wunsches. Ja, eine Frage. Ja. Wann ziehst du ein? Wie? Wann ziehst du ein? Wie, wann ziehe ich ein? Weil wir beide kennen uns. Du wirst dich da nicht mehr dran erinnern. Du ziehst um jetzt in Zukunft, in naher Zukunft. Das ist nicht geplant, nein. Aber das ist ganz privat, das gehört gar nicht hierher alles in die klar. Sendung. Okay? Alles klar, okay. Mach's gut, tschüss. Okay, ciao. Peter, 38. Hallo? Peter, ja. Ja, ich bin's. Hallo, Domi. Ich habe einen ganz merkwürdigen Wunsch. Sexuell. Und zwar pflege ich einen gelähmten Mann, also in meiner Fantasie. Der kann nur den Kopf bewegen. Ja. Sonst funktioniert auch alles. Und irgendwann nehme ich meine Freundin mit und ich wasche ihm gerade das Glied und dann kriegt er auch ein Schreiben und meine Freundin macht das total lang und ich fordere sie dann auf, irgendwie an dem herum zu manipulieren. Und das macht sie dann auch, bis es dann auch wirklich zum Akt kommt. Und der Mann kann sich aber nicht bewegen, ich nehme an, das liegt daran, weil ich sehr eifersüchtig bin, also er kann sie nicht berühren. Also nur halt, geht halt nur über das Glied und über seine Augen. Und während des ganzen Vorspiels manipuliere ich auch in seinem Glied und nehme sogar einen Mund und so, obwohl ich überhaupt keine Veranlagung dazu habe. Aber das macht mich total an. Das habe ich meiner Freundin auch erzählt und der gefällt das auch ganz gut. Merkwürdig. Die? Bitte? Was hast du gesagt? Merkwürdig? Ja, ganz merkwürdig. Merkwürdige Fantasie. Ich bin immer ein bisschen sehr zurückgenommen, wie du merkst. Ja, ich höre das schon. Weil mir ist das eine sehr unangenehme Fantasie, vor allen Dingen, wenn man in die Fantasie einen so schwer behinderten Menschen mit einbaut. Ja, ich meine, aber es macht ihm aber auch wirklich Spaß. Ich meine, diese Leute müssen ja nicht auf Sexualität verzichten. Nein, überhaupt nicht, natürlich. Ja, deswegen. Das hat nicht so ein im weitesten Sinne so einen Vergewaltigungsaspekt. Nein, also das ist ja auch Spaß. Du machst es auf Freude dran und du machst es auf der Grundlage dessen, dass diesem Mann das auch wirklich Spaß macht, dass richtig, er das auch richtig gerne machen möchte. Weil ich den so und so lange pflege und der halt nie so Kontakte hat. Wie kommt man denn auf so eine abgedrehte Fantasie? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Arbeitest du irgendwie im Behindertenbereich? Nein, überhaupt nicht. Und warum muss es nun gerade ein gelähmter Mann sein? Es könnte ja auch so jemand sein, der... Nein, ich nehme an, weil ich so extrem eifersüchtig bin, dass er meine Freundin nicht berühren kann. Dass es halt nur begrenzt ist auf die Geschlechtsteile und auf seine Zunge oder so. Aber nicht mit den Händen, nee, das könnte ich dann nicht haben. Das heißt ja, dass du in dir so auch eine bisexuelle Seite dann dadurch entdeckt hast, ne, durch diesen Traum. Richtig, richtig. Und ich meine, das kommt jetzt mit 38, ist ein bisschen spät. Aber naja, gut, das ist nie zu spät. Ja. Aber ich hätte da, glaube ich, Hemmungen, irgendwie jetzt diese Sache auszuleben. Seit wann hast du diese Fantasien? Ach so, seit 2 Jahren. Und deine Freundin hat nicht abweisend reagiert, oder? Nein, das hat sie also auch wirklich... meint sie jetzt in der Fantasie oder in der Realität? Nee, ich meine, als du ihr das gesagt hast, hat sie nicht gesagt, Mensch, was ist denn mit dir los? Das ist nicht der Fall. Ne? Habt ihr denn mal darüber nachgedacht, jetzt mal abgesehen, ganz weg von der Schiene eines behinderten Menschen, dass ihr vielleicht das doch mal mit einem anderen dritten Mann macht? Also nee, das könnte ich nicht haben. Also, das ist die Angst? Nur meine Fantasie. Also, wenn das jetzt real wäre, dann das könnte ich nicht leiden. Also. Kannst du denn für dich so beantworten oder mir jetzt auch beantworten, was so die besondere Lust ausmacht bei der Fantasie? Ja, erstmal zuzusehen, wie halt meine Freundin da beschäftigt ist und auch halt, dass ich auch mit manipuliere. Ja. So diffizil und ungewöhnlich können Vorstellungen, Wünsche, Fantasien sein. Das haben wir heute Abend gehört. Ja. Riesenspektrum. Danke dir auch für deinen Anruf und wünsche alles Gute. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute Nacht. Im Fernsehen ein bisschen kürzer als geplant. Dafür sind wir morgen auch wieder schön spät dran im Fernsehen, nämlich um 1.10 Uhr sind wir im Fernsehen und im Radio wieder pünktlich um 1 Uhr. Und morgen sind wir ganz offen für alle eure Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. In der Technik heute Nacht Annette Bastian und ich wünsche euch eine schöne Nacht und freue mich auf morgen. Offene Sendung, offene Show. Bis dahin. Ciao.